Friends, hello, hello, hello. Freunde, hello, hello. What are you doing on my YouTube channel? Was macht ihr auf meinem YouTube-Kanal? You like him that much and you keep coming back here? Mögt ihr Daniel so gut, dass ihr immer wieder zurückkommt? Du bist lustig. You got me good there. Yeah, for boys. Okay, today we're going to talk about five things that every Christian needs to know. Also heute reden wir über fünf Dinge, die jeder Christ wissen sollte. Here's the first thing. Und hier ist das erste. God is so much better than you will ever be able to imagine. Dass Gott so viel besser ist, dass du dir das nur vorstellen kannst. You have to know and write on your heart. Und das ist etwas, was du wissen musst und auf dein Herz schreiben musst. It's shocking to me how many Christians don't know how good God is. Für mich ist es schockierend zu wissen, wie viele Christen keine Ahnung haben, wie gut das Gott ist. Hey, I was meditating and thinking and working and preparing for my mentoring group. Heute habe ich eine Lektion für meine Mentorengruppe vorbereitet, darüber nachgedacht. Und ich habe darüber nachgedacht, wie manchmal uns Gott so Neckspielchen mit uns spielt. And I like that. Und ich mag das. I like when God teases me. Ich mag es, wenn Gott mich neckt. And it was about 4 years ago. Und etwa vor 4 Jahren. God did this teasing thing with me. Hat Gott mich so geneckt, ein bisschen herausgefordert. First thing he says, ich bin am Morgen dann aufgewacht und das Erste, was er gesagt hat, war, I'm really, really, really good. Reinhard, ich bin so gut. And I said, I know you're good. Und ich habe gesagt, ich weiß, dass du gut bist. Oh, I'm better. Und er sagt, nein, ich bin besser. Lord, I know you're really, really good. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß, dass du wirklich gut bist. And he says, no, I'm even better. Und er sagte, nein, ich bin besser. So, this literally went on for about 2 weeks. Und das war etwa für 2 Wochen so. It's like the moment I wake up, God speaks, I'm really, really, really good. Und vom Moment an, wo ich aufgewacht bin, hat Gott gesagt, ich bin wirklich, wirklich gut. So, after about 2 weeks of this game, und nach etwa 2 Wochen mit diesem Spielchen, here is what the Lord said. Ist es das, was Gott mir gesagt hat. I'm much better than you will ever be able to imagine. Reinhard, ich bin so viel besser, als du dir das je vorstellen kannst. And that's when I said to him, und wisst ihr, da war es, als ich ihm sagte, I said, but God, you gave me an incredible imagination. Aber Gott, du hast mir doch eine unglaubliche Vorstellungskraft gegeben. Learned to work very powerfully with my God-given imagination. Ich habe gelernt, sehr kraftvoll mit meiner Vorstellungskraft zu arbeiten. Das hat mit dem Herz zu tun. And then he says to me, und dann hat er mir gesagt, yeah, I know. Ja, ich weiß. I gave you that imagination. Ich habe dir diese Vorstellungskraft gegeben. I'm still better than you will ever be able to imagine. Aber ich bin immer noch besser, als du dir das je vorstellen kannst. And that just took me on a journey to find out how good God really is. Und wisst ihr, das hat mich auf einen Weg gebracht, in einen Prozess, um herauszufinden, wie gut das Gott wirklich ist. Talking about the goodness of God, there is one scripture that comes to my mind. Und immer wenn ich über die Güte Gottes rede, da gibt es eine Bibelstelle, die mir in den Sinn kommt. Und Daniel liebt diese Bibelstelle. Talks about deception. Und er spricht über sich irren. Don't be deceived, brethren. No. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Good and perfect gift comes from God above, the Father of lights. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Believe with all of your heart that God is nothing but perfectly good, you're deceived. Und wenn du nicht mit deinem ganzen Herzen ohne Zweifel glauben kannst, dass Gott gut ist, dann irrst du dich. Every Christian needs to know. Und das ist das Erste, was jeder Christ verstehen sollte. Second thing that every Christian needs to know is this. Und das Zweite, was jeder Christ verstehen und wissen sollte, ist Folgendes. Religion have nothing to do with each other. Gott und Religion haben nichts miteinander zu tun. Not a religious figure. Und Gott ist nicht eine religiöse Figur. Er ist Liebe. So most of these things that religion teaches have nothing to do with God whatsoever. Das bedeutet, dass die meisten der Dinge, die Religion lehrt, hat nichts zu tun mit Gott. Christian has to give 10%. Ein Christ muss 10% abgeben. Das ist Religion. Reinhard, that's in the Bible. No, nein, Reinhard, das ist in der Bibel. I told you, you don't understand what God is all about. Habt ihr gesehen? Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht verstanden habt, um was es bei Gott geht. Tithing is not in the Bible the way we have been taught. Weil der Zehnte ist nicht so in der Bibel, wie wir es gelernt wurden. Tithing is 10%, but that's not true. Wir wurden gelernt, dass den Zehnten zu geben um den Zehnten geht. Das ist nicht wahr. Weil sogar im Alten Bund der Zehnten, den Gott den Leuten auferlegt hat, there were three, not one. Da waren es drei Zehnte. Habt ihr gesehen? 10% that they give every month is religion. Also jeden Monat 10% zu geben ist Religion. Most of the things we do are nothing but pure religion, and God has nothing to do with this. Die meisten Dinge, die wir tun, sind einfach Religion, und Gott hat nichts damit zu tun. Yes. So understand. Also versteht bitte. And religion have literally nothing to do with one another. Gott und Religion haben nichts miteinander zu tun. God does not fit in this box that we try to put him in. Und Gott passt nicht in diese Schachtel, wo wir versuchen, ihn einzusperren. Thing you have to understand, stop confusing God with religion. Und da ist das Zweite, was wir verstehen müssen. Hört auf, Gott und Religion zu verwechseln. Are offended at God because they confused God with religion. Und so viele Leute nehmen Anstoß an Gott, weil sie haben das verwechselt. Religion und Gott. And the third thing that you really need to understand. Und das Dritte, was ihr wirklich verstehen müsst. There is one source for your joy that's greater than any other joy. Aber da gibt es eine Quelle für deine Freude, die größer ist als jede andere Freude. Und ich möchte euch etwas zeigen. I'm going to show you something. Ich möchte euch etwas zeigen. Seht ihr das hier? This is a drink. Das ist ein Getränk. Er hat das auch noch nie versucht. It is good. Das ist gut. Das ist, also das nennt sich blaues Motorrad. My videomaker is drinking this right now. Die Person, die jetzt gerade am Filmen ist, die trinkt das jetzt gerade, weil ich es für sie gemacht habe. There are five liquors in there. Und da hat es fünf verschiedene Liköre drin. Und sie mag das wirklich. A lot of people make this the source of their joy. Und viele Leute machen, dass dies die Quelle ihrer Freude ist. A lot of people make sex the source of their joy. Oder viele Leute haben Sex als Quelle ihrer Freude. A lot of people make movies the source of their joy. Viele Leute haben Filme als Quelle für ihre Freude. A lot of people make money the source of their joy. Viele Leute haben Geld als Quelle für ihre Freude. Christian needs to know that the source of your joy is good Jesus, and he makes your heart explode. Und jeder Christ muss wissen, dass die Quelle deines Lebens, deiner Freude ist Jesus, und er macht, dass dein Herz explodiert vor Freude. Source of your joy, you can drink a blue motorcycle and like it. Und wenn Jesus deine Quelle ist der Freude, dann darfst du ein blaues Motorrad trinken und es mögen. Jesus is not the source of your joy. You need a blue motorcycle to be happy, and that's the difference. Aber wenn Jesus nicht die Quelle deiner wahren Freude ist, dann brauchst du ein blaues Motorrad, um glücklich zu sein, und das ist der Unterschied. Christian needs to know there's only one source for true joy, and that source will never run dry. Jeder Christ muss wissen und verstehen, dass es nur eine Quelle der wahren Freude gibt, und diese wird nie austrocknen. The fourth thing that every Christian needs to know. Und das Vierte, das jeder Christ verstehen muss. Unless you make walking in perfect love your highest goal, life makes no sense. Außer dass es für dich das höchste Ziel ist, in perfekter Liebe zu gehen, wird dein Leben keinen Sinn machen. Dann macht es keinen Sinn. You know, if you understand this, wenn du das verstehst, it will affect everything you do. Dann wird das jedes Gebiet in deinem Leben berühren. Alles. Wie du mit Leuten umgehst, how you handle your money, wie du mit Geld umgehst, treat your employees, wie du mit deinen Arbeitern umgehst, wie du dienst, how you treat the people that are around you, wie du mit den Leuten umgehst, die um dich herum sind. Alles. Everything suddenly will be changed because you live from a position that love is the most important thing. Alles wird auf einmal verändert sein, weil du lebst aus einer Position raus, dass die Liebe so wichtig ist und grundlegend ist. So we Christians, we have to come to the place that we know, if you have all the faith, if you be the greatest prophet in the world, if you don't love, you have screwed up. Und wir Christen müssen an einen Ort kommen, wo wir verstehen, dass wir, wenn wir jeden Glauben der Welt haben, wenn wir ein großer Prophet sind, aber wir keine Liebe haben, dann haben wir nichts. Morgen, a gente vai lascar com tudo. So when you get out of bed this morning. Also wenn du aus dem Bett rausgehst, am Morgen aufstehst. In the love of God. Trink diese Liebe Gottes. Get up before the other people get up. Akkordeon. Steh auf vor allen anderen. Drink from the love of God. Und trink einfach diese Liebe Gottes. By the time the others get up, you've drank so much of the love of God that you're just going to love everybody. Und wenn dann die anderen aufstehen, hast du so viel von dieser Liebe getrunken, dass du ihnen einfach geben kannst, dass das ausfließen kann. You know, life makes no sense if we don't love. Jeder Christ muss verstehen, dass das Leben keinen Sinn macht, wenn wir nicht lieben. We've already talked about four. Jetzt haben wir schon über vier gesprochen. Choose the fifth. Und du, Daniel, kannst das fünfte auslesen. Ich weiß es nicht, was ich... Etwas, was jeder wissen sollte. Todo cristão deveria saber. The devil is a loser, liar, loser, liar. Der Teufel ist ein Lügner, er ist ein Lügner und ein Verlierer. Christian needs to know this. Jeder Christ muss das verstehen und wissen. Full of BS. Er ist so voller BS, also Bullshit. Er ist... Also er ist voller Lügen und Betrug. Jesus. He lies. Er lügt. He makes you believe that he is power over you, which he doesn't. Er macht dich zu glauben, dass er so kraftvoll ist in deinem Leben, aber das ist er nicht. Você acredita que ele tem poder sobre você enquanto ele não tem? Oh, I need another curse broken. Ich muss ein anderer Fluch brechen. You need to understand what happened at the cross. No. Nein, sondern du musst verstehen, was am Kreuz geschehen ist. The loser, devil is a liar that needs to be understood by every Christian. Weil der Teufel ist ein Verlierer und ein Lügner und jeder Christ muss das verstehen. So what happens? Und was passiert? If you understand these five very simple things. Wenn du diese fünf einfachen Sachen verstehst, you know what's gonna happen? Wisst ihr, was dann passiert? It'll be so much fun. Dann wird dein Leben so viel besser sein. Und ihr werdet Frieden haben, in Frieden leben. Haben wir jetzt über vier oder fünf Dinge gesprochen? Nein, ich glaube, wir haben über fünf gesprochen. Wow, du bist klug. And the sixth thing that everybody needs to know. You must. Und das sechste, das jeder wissen sollte, ist, Daniel is the best translator in the world. Dass Daniel der beste Übersetzer ist auf der ganzen Welt. I told you six things. Und jetzt habe ich euch sechs Dinge gesagt. Danke, dass ihr zugeschaut habt.